Knockout Twins. Samstagabend, du Youngster, meine krassen Moves ficken jeden Tanzverein, wir drehen die Zeit zurück. 8 Uhr, Treffen an der Tanke und ich lach nur, denn ich weiß, was passiert mit diesem Wodka. Ich werde dich kassieren, jede Tochter. Genug geträumt, cute, will in den Club. Ruft Tommy an, er sagt, wir sind im Bus. Okay, komplett, wir sind vor der Tür. Mit ner Wodka schöner als an der Côte d'Azur. Türsteher sagt nein, macht Wort. Doch ich bin wie Google mit einer Antwort. Die Antwort ist leicht und heißt Kampfsport. Ich schmier meine Ist-Du-Youngs-Tatort. I don't give a fuck, wir sind alle drin. Zecke sagt, scheiß drauf, ich gezahl die Drinks. Speedbomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink aus. Mit Du-Youngs im Club geht nie das Licht aus. Speedbomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink aus. Mit Du-Youngs im Club geht nie das Licht aus. 1, 2, 3, 4, ich bin Stammgast an der Bar, es gibt frei Bier. Ich sauf wie ein Loch, nenn mich Long Drink. Gib das Geld dafür, wär ich Don King. Männer müssen pissen, Jungen müssen kotzen. Links vom Fall, rechts vom Fall, das sind meine Top 10. Wo sind meine Fotzen? Ah, da sind sie ja. Sie warten wie immer auf Kiresi an der Bar. Und schon ist er da, jeder Drink wird geäxt. Jedes Glas wird geleert, jede Flasche wird gecheckt. Wodka mit Lemon, Jackie mit Cola. Absinth nur pur, direkt in das Koma. Flat Rate, Spaß für alle Leute. Alle Typen, alle Bräute. Das Bier wird knapp und wir stürmen die Theke. Wir nehmen alles mit, den Alk und die Knete. Bomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink auf. Mit Du-Youngs im Club geht nie das Licht aus. Bomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink auf. Mit Du-Youngs im Club geht nie das Licht aus. Kiresi bestellt noch ein Whisky. Doch die Bitch kommt nicht klar und ich diss sie. Sie sagt, sie wär gerade busy. Ich sag, ich bin Hacke und ich fiss sie. Ich kann nur noch lang, sie sagt halt Maul und küss mich. Das wird dir gefallen, ich sag halt Maul und bück dich. Für die halbvolle Flasche gibt es kaum noch Rücksicht. Ich bin geil wie auf Teilen und die Sau jetzt glücklich. Party-Marathon ist jetzt vorbei. Ab heute träumen Frauen von einem Candlelight. Mit der 23 Kiresi, er schickt seine Hände auf diesen Beat. Von links nach rechts und ich reich die Flasche. Er schmeißt ihn in den Fenster, Mann, ist ihm Latte. Yeah, es wird randaliert. Moro Club kaputt, Du-Youngs war hier. Beatbomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink auf. Mit Du-Youngs im Club geht nie das Licht aus. Beatbomber Club Highlight. Alle Hände hoch zu einem High Five. Den Becher dazu, trink auf. Mit Du-Youngs